ihn an. Bet ihn an. Bet ihn an. Bet ihn an. Weißt du, dein Lobpreis steigt hoch zum Himmel und es ist ein Wohlgeruch bei ihm. Bet ihn weiter an. Alle Ehre, ja. Alle Ehre, alle Herrlichkeit sei dir, Herr. Ich habe so den Bibelvers bekommen, Hebräer 2, Vers 10, da steht es, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Und weißt du, diese Herrlichkeit, die ist hier. Diese Herrlichkeit, sie lagert sich hier in diesem Raum immer mehr und mehr und mehr. Deswegen spring einfach ab. Spring ab von deinen Gedanken. Spring ab, was du heute vielleicht noch mitgebracht hast. Spring einfach ab in diesen Fluss der Herrlichkeit hinein. Spring einfach ab, gerade jetzt, ja. Mach's einfach mal so. Spring hinein in diesen Strom der Herrlichkeit. Spring hinein in diesen Strom der Herrlichkeit. Oh, weißt du, Gott möchte dich heute Morgen so richtig einhüllen. Gott möchte dich heute Morgen so richtig füllen mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Herrlichkeit. Oh, danke Herr, dass es sich immer mehr lagert, dein Strom der Herrlichkeit, dass es sich immer mehr lagert und immer mehr lagert. Und ich habe gesehen, wie Jesus, ja, geht eigentlich nicht, aber ich habe seinen Geist gesehen, wie Jesus durch diesen Raum mit einem weißen Pferd durchgeritten ist, ja, und hinter ihm war so ein Wind der Liebe, ein Wind seiner Herrlichkeit, ein Wind der Liebe, wo dich reingezogen hat, in diesen Strom hineingezogen hat, ja, und du darfst dich einfach nicht dagegen wehren, sondern das Einzige, was du tun musst, ist einfach loszulassen und dich reinziehen lassen in diesen Herrlichkeitsstrom, reinziehen lassen in diesen Fluss der Liebe. Lass dich gerade jetzt mal einfach, lass alles los, lass wirklich alles los, deine Gedanken ganz los. Stell dir vor, wie Jesus hier durchreitet, dieser Wind da dahinter, und da lass dich einfach reinziehen. Lass dich reinziehen. Oh, lass dich reinziehen. Mehr. Oh, wehe. Wehe, Heiliger Geist. Oh, wehe. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir. Oh, danke, Herr. Und ich sehe wirklich gerade, wie im ganzen Raum so eine richtige Verdichtung von Engeln ist. Also die sind, da kommen immer mehr Engel hinein. Mehr und mehr Engel überall im ganzen Raum, von hinten nach vorne. Alles voller Engel. Sie nehmen den ganzen Raum ein. Und sie gießen aus frisches Öl auf jeden Einzelnen von uns. Das ist frisches Öl für dich. Oh. Weißt du, frisches Öl ist nicht alt. Da ist nichts Altes, sondern das Neues. Neues in deinem Leben. Da bricht Neues auf in deinem Leben, ja? Da bricht Neues auf in deinem Leben, wo du vielleicht noch zurückgeschaut hast. Schau jetzt nach vorne, es ist Neues da. Frisches, neues Öl. Es bricht auf in deinem Leben. Gerade jetzt, gerade jetzt. Schau nicht zurück auf vielleicht eine Krankheitsgeschichte oder Beziehungsgeschichte oder Job. Es ist ein neues, frisches Öl. Eine neue Zeit, eine neue Zukunft für dich. Gerade jetzt. Oh, danke, Herr. Ja, wenn du sagst, wenn du vor einem Berg gerade stehst, wenn du sagst, da geht's nicht mehr weiter in meinem Leben, ja. Ich habe, wie wir es vorher gesehen haben, gesagt haben, ja, die Berge schmelzen wie Wachs dahin. Da ist frischer Wind, was Neues in deinem Leben. Ergreif es jetzt und sag, danke Herr, danke Herr, danke Herr, danke Herr, danke Herr für Neues. Danke Herr für deine Herrlichkeit in meinem Leben. Danke Herr für Neues. Manche Personen auch am Livestream, die sind geistlich einfach dargelegen. Ja, da irgendwie, ja, da war Kraftlosigkeit da. Ja, du hast dich abgemüht die letzte Zeit immer wieder. Und ich habe diesen Wind gesehen und dieser Wind hat dich hochgenommen. Er hat dich aufgestellt. Er hat dich hochversetzt, ja, hochversetzt. Und wenn du jetzt vielleicht eine schwere Zeit hinter dir hast, ja, streck dich einfach aus. Streck dich einfach aus. Dieser Wind des Geistes will dir neue Kraft geben. Dieser Wind des Geistes will dich hochheben. Er will dich hochheben. Wehr dich nicht dagegen, sondern streck dich einfach aus. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du hochhebst. Danke, dass du gerade jetzt die Müden hochhebst. Ich danke dir für neue Kraft direkt vom Thron. Oh, Füllung, Füllung, Füllung bei jedem Einzelnen. Füllung, füll sie, Herr, mit deiner Kraft. Füll sie, Herr, mit deiner Stärke, Herr. Füll sie, oh, da ist mehr, mehr von ihm, mehr von ihm. Streck dich aus, streck dich aus. Das neues Leben in diesem Öl, diesem frischen Öl. Neues Leben, was in dich hineinkommt. Kraft und Stärke, was in dich hineinkommt. Da ist auch Heilung, ja, ein Heilungsstrom. Oh, lass dich reinfallen. Das ist das Schöne bei Gott. Du musst dich einfach nur reinfallen lassen. Und er tut's. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja. Oh, danke. Oh, danke. Ich habe eine Frau gesehen. Du hast, oder beziehungsweise es kann nur eine Frau sein, weil ich habe eigentlich die Gebärmutter gesehen. Und diese Gebärmutter war so im Geist, war so richtig, ja, schlaff. So schlaff. Und ich habe einfach den Eindruck, wenn du heute da bist und du hast Probleme mit deiner Gebärmutter, Auswirkungen mit deiner Gebärmutter, ich habe sie einfach so schlaff gesehen, ja, dann möchte ich für dich beten. Gott möchte das berühren. Hat jemand Probleme mit der Gebärmutter? Der darf kurz du, ja. Und ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass du jetzt diese Gebärmutter berührst. In Jesu Namen. Und ich sage, eine neue Gebärmutter in Jesu Namen. Diese Gebärmutter kommt jetzt in göttliche Ordnung. In Jesu Namen. Jetzt, jetzt. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du wirkst. Danke, Herr. Oh, danke. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Halleluja, straff jetzt, straff und neu. Leben spreche ich hinein in diese Gebärmutter. Jetzt in Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Halleluja, dann habe ich noch jemanden gesehen. Blutdruck. Du misst jeden Tag immer deinen Blutdruck und du betest für deinen Blutdruck. Der ist nicht in göttlicher Ordnung, ja. Und du betest jeden Tag eigentlich schon. Ich habe dich gesehen bei dem Blutdruckmessgerät oder ja, bei so einem Gerät. Und du betest da auch immer da dafür. Und Gott möchte das heute in Ordnung bringen. Gibt es da jemanden, der Probleme hat mit dem Blutdruck, du? Ja? Okay, es sind mehrere. Dann stellt euch einfach mal kurz vorne auf. Kommst du auch nach vorne? Dich habe ich ganz besonders gesehen. Ich glaube, dich habe ich in dem Bild gesehen, die roten Haare. Entschuldigung. Aber das Bild hatte ich einfach. Deswegen, ihr anderen, nehmt's einfach mit. Ja, nehmt's einfach mit. Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir, Herr. Oh, danke, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst. Ich danke, dass du sie berührst. Und ich spreche diesen Blutdruck jetzt in göttliche Ordnung. Und zwar jetzt in Jesu Namen. Alles, was das auslöst, dass dieser Blutdruck nicht normal ist, sage ich jetzt, göttliche Ordnung kommt hinein. In Jesu Namen. Jetzt. Danke, Herr, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade fließt. Jede Ursache verschwindet in Jesu Namen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Touch. Touch. Touch. Touch. Jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr, du auch. In Jesu Namen, jetzt komm in Ordnung, du Blutdruck. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Jetzt, in Jesu Namen. Jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich habe einfach noch den Eindruck zum Schluss. Ich habe so stark gesehen, wirklich, wie hier immer noch ganz, ganz viele Engel in diesem Raum sind. Und sie immer noch jedem Einzelnen hier dienen und immer noch am Ausschenken sind von diesem Öl. Und ich habe einfach den Eindruck, lasst uns noch ganz kurz einfach im Lobpreis, 2-3 Minuten, einfach nochmal dieses Öl genießen. Lasst es uns genießen und tut mir einen Gefallen. Macht nichts, denkt an nichts, streckt euch einfach aus, streckt euch aus und empfangt. Geht auf Empfangshaltung, nicht beten oder irgendwas, ihr dürft Lobpreis machen, aber geht gleichzeitig in Empfangshaltung. Feuer auf jeden Einzelnen. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, danke, danke, danke, danke, danke, danke, dass du heilst. Danke, Herr, dass du Wunden heilst, Herr, jetzt gerade. Danke, Herr. Oh, Jesus, danke, Herr. Du bist hoch erhoben. Und ich danke dir. Ich danke dir. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns ihm zum Schluss nochmal den Applaus geben, weil er ist genial. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Darfst du auf deinen Platz gehen und wenn du deinem Nachbarn noch irgendwo begegnest, sag ihm einfach schön, dass du da bist. Wow, wow. Wow, ihr Lieben. Puh, so eine Gegenwart Gottes hier. Halleluja. Geht's euch gut in seiner Gegenwart? Weißt du, seine Gegenwart ist etwas zum Aufatmen. Atme einfach mal tief durch. Ah. Halleluja. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Oh, wir freuen uns auch so sehr, dass unsere wunderbaren Freunde Rabbi Boris Krisenko und seine Frau Anna aus Kiew hier sind, Roman und Jaroslava, die Pastoren der messianisch-jüdischen Gemeinde hier in Stuttgart, ein Teil des Netzwerkes von Rabbi Boris und Anna. Sie haben Gemeinden überall in ganz Europa und Israel und Amerika und überall auf der Welt. Und Halleluja. Haben Sie Übersetzung, die? Haben Sie Übersetzung? Wo ist die Übersetzung? Bitte macht Ihnen Übersetzung. Jemand war dafür zuständig, jemand war dafür eingeteilt, das zu machen. Bitte richtet es ein für Sie. Okay, weil ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Sie da sind heute Morgen. Ich möchte immer gern mit was Lustigem beginnen. Das können wir gut gebrauchen. Und ich dachte, ich nehme was so eine Mischung aus jüdisch und christliches oder was diese jüdisch-christliche Verbindung bringt, auch auf die Gefahr hin, dass einige den Witz schon kennen. Rabbi Boris kennt ihn bestimmt, aber er ist einfach zu gut, um ihn nicht zu erzählen. Also ein Rabbi betet zu Gott und sagt, lieber Gott, Hilfe, mein Sohn ist Christ geworden. Gott antwortet und sagt, mach dir nichts draus, meiner auch. Das ist der erste Teil. Der Rabbi daraufhin, und was hast du gemacht? Gott antwortet, ich habe ein neues Testament gemacht. Okay, Halleluja. Weiß den Herrn. Ihr Lieben, Gott hat mein Herz in den letzten Tagen sehr stark bewegt mit seinem Herzen. Und das fing damit an, dass er mein Herz am Donnerstagvormittag sehr stark bewegt hat mit seinem Herzen für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die Menschen, die verloren sind, für Gott verloren sind. Und das war schon sehr stark. Und dann habe ich ihn am Freitagmorgen gefragt, Herr, worüber soll ich jetzt predigen? Worüber soll ich am Sonntag predigen? Und daraufhin hat er mir gesagt, predige über mein dreifaches Herz. Und die mich schon länger kennen, wissen, das ist eines meiner Themen, die sich seit 30 Jahren immer wieder durchziehen. Das war mein erstes Thema, das ich in einer Bibelschule in Stuttgart gelehrt habe, vor 30 Jahren, 1995. Das dreifache Herz Gottes. Gott hat mir damals eine Offenbarung gegeben über das dreifache Herz Gottes. Und ich habe schon länger nicht mehr darüber gesprochen, aber ich empfinde, dass ich heute damit beginnen soll, darüber ganz neu zu sprechen, über das dreifache Herz Gottes. Ja, zuerst, bevor ich darüber beginne zu sprechen, möchte ich ganz kurz einfach zum Anfang klären, hat Gott ein Herz? Ja. Amen, hat Gott ein Herz? Ja, die Antwort ist eindeutig ja. 23 Stellen in der Bibel wird ausdrücklich vom Herzen Gottes gesprochen. Das erste Mal in 1. Mose 6, Vers 6. Da heißt es, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Das war vor der Sintflut. Ja. Es war durch die Macht der Sünde. Es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott ein Herz hat. Und das hebräische Wort, das da steht, ist das Wort Lev. Und es bezeichnet nach dem hebräischen Lexikon zum Alten Testament, bezeichnet es den Sitz aller Empfindungen und aller Art von inneren Regungen, sowie der Lebenskraft, die Mitte, das Innerste einer Person. Ja, das ist das Herz eines Menschen. Also, wir wissen ja, wir haben letztes Wochenende hatten wir ja das Encounter-Wochenende und da haben wir ausführlich darüber gelehrt. Wir wissen, Gott ist Geist. So wie wir auch als Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind und deswegen Geist sind. Aber Gott hat auch ein Herz, so wie wir auch ein Herz haben. Letztes Wochenende beim Encounter-Wochenende hat mich jemand gefragt und hat gesagt, ja, was ist denn mit dem Herzen? Ja, Geist, Seele, Körper, okay, aber was ist mit dem Herzen? Ich glaube, dass das Herz nicht ganz identisch ist mit dem Geist, weil wenn du in der Bibel schaust, manchmal ist der Begriff Herz identisch fast gebraucht mit Geist, aber an anderen Stellen ist er wieder identisch gebraucht mit Seele. Deswegen glaube ich, dass Herz eigentlich sozusagen in beide Richtungen überlappt. Ich glaube, dass das Herz so das Zentrum, das ist auch die hebräische Bedeutung von Lev, ja, das Zentrum wirklich der Motivation, das Zentrum der Empfindungen, das Zentrum auch der Entscheidungen, das ist das Herz Gottes, ja, das wirklich sozusagen das Scharnier zwischen Geist und Seele. Ja, da, wo Geist und Seele so miteinander in Verbindung kommen, das ist das Herz des Menschen, okay? Und nicht nur das Herz des Menschen, sondern das ist auch das Herz Gottes, ja? Gottes Herz, Gott ist Geist und wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen. Wir sind Geist, Gott hat ein Herz und wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen und deswegen haben auch wir ein Herz. Sag zu deinem Nachbarn, preis den Herrn, dass du ein Herz hast. Ja, dieses hebräische Wort Lev bedeutet ja auch das natürliche Herz, aber es ist nicht nur das natürliche Herz, sondern es ist auch das Innerste, es ist das symbolisch übertragene Herz auch. Und die Bibel offenbart uns, der Kern von Gottes Herz ist Liebe. Das ist der Kern von Gottes Herz. Das wissen wir mit dem Verstand, aber wir können es alle noch tiefer erfahren und erfassen in der Offenbarung, ja. Und das Herz des Menschen ist nach dem Sündenfall ebenfalls dazu bestimmt, ein Herz der Liebe zu sein, weil es nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden ist. Amen. Das heißt, wir sind dazu bestimmt, ein Herz der Liebe zu haben. Und am Anfang war das Herz Gottes auch, das Herz des Menschen auch verbunden mit dem Herzen Gottes. Und deswegen war es ein Herz der Liebe. Aber durch den Sündenfall wurde unser Herz vom Herzen Gottes getrennt. Das wissen wir. Ja, als Gott sagte im Paradies, Adam, wo bist du? Da war Gott nicht irgendwie unsicher, wo hat sich Adam versteckt, wo muss ich ihn suchen? Gott wusste, wo Adam war, physisch gesehen. Sondern er spürte in seinem Herzen, dass er die Connection zu Adam verloren hatte. Ja, die Connection zu seinem Herzen war verloren. Ja, und ab diesem Moment war die Menschheit getrennt vom Herzen Gottes, auch wenn es zur Zeit des Alten Testaments immer mal wieder Offenbarungen des Herzens Gottes durch einzelne Menschen gab. Ja, die Propheten zum Beispiel, Mose und verschiedene andere, wurde das Herz Gottes offenbart. Aber erst als Jesus Christus kam und als sündloser Sohn Gottes für uns gestorben ist und damit den Preis für die Sünde gezahlt hat. Erst damit konnte die Prophezeiung des Propheten Hesekiel Wirklichkeit werden, nämlich Hesekiel 36, Vers 26, wo er sagt, und ich werde euch ein neues Herz geben. Sag mal, ein neues Herz. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja. Mit anderen Worten, der Messias würde bewirken, dass wir wieder mit dem Herzen Gottes in Verbindung kommen. Und Vers 27 sagt er, und da sehen wir genau auch, welches Herz Gott uns gibt, nämlich genau sein Herz. Ja, da heißt es, und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist Vers 27. Und deswegen kann Paulus dann sagen im Neuen Bund in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Ja, 1. Johannes 4, Vers 17 sagt, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Das heißt, wir sind dazu bestimmt, mit dem gleichen Herzen durch diese Welt zu gehen, wie Jesus durch diese Welt gegangen ist. Also mit dem Herzen Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist bestimmt, mit dem Herzen Gottes eins zu sein. Halleluja. Jeder Mensch ist von Natur aus getrennt vom Herzen Gottes. Aber jeder Mensch, der sagt, mit seinem Herzen sagt, Jesus, sei du mein Erlöser. Gib du mir dein neues Herz. Gib du mir das Herz des Vaters. Verbinde mich neu mit dem Vater. Vergib mir meine Trennung von deinem Herzen und gieß deine Liebe in mein Herz aus. Der bekommt eine göttliche Herztransplantation. Halleluja. Amen. Also nicht erst die modernen Ärzte haben Herztransplantationen erfunden, sondern Gott war der Erfinder der Herztransplantation. Amen. Ich werde ein neues Herz euch geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist das, was durch das Erlösungswerk von Jesus passiert ist. Und wenn du meine Stimme hörst, sei es hier vor Ort oder sei es über Livestream, wenn du noch nicht verbunden bist mit dem Herzen Gottes, wenn du noch nicht verbunden bist mit diesem ewigen Strom seiner Liebe, wenn du noch nicht verbunden bist mit diesem vergebenden, dich einhüllenden, vorher hatten wir es, umarmenden Herzens Gottes, wenn du damit noch nicht verbunden bist, dann sag einfach heute, Herr Jesus, sei du mein persönlicher Herr und Erlöser und gib mir dein Herz. Und er wird es tun. Johannes 1,12 sagt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, denen gibt er sein Herz. Du musst nicht mehr länger fern von seinem Herzen sein. Du musst nicht mehr in deinem eigenen Verstand und deinem eigenen Kraft versuchen, auch mit Dingen fertig zu werden. Du musst nicht mehr versuchen, Dinge zu verdrängen mit deinem Herzen, weil du sie vielleicht nicht ertragen kannst, weil dein Herz sie nicht ertragen kann. Ich sage dir, das Blut Jesu Christi ist der ultimative Ausdruck der Liebe Gottes für dich und es wäscht dich rein, auch von jeder Schuld, von jeder Sünde, auch von allem, was andere dir angetan haben oder was andere getan haben. Es wäscht dich frei und es gibt dir die Liebe Gottes in dein Herz. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. So, und jetzt habe ich schon gesagt, dass das Herz Gottes aus meiner Sicht aus drei Herzkammern besteht. Das ist meine Sicht drauf. Es bezieht sich auf drei Gruppen letztendlich der Menschheit, muss man sagen, ja, für die Gottes spezifisches Herz schlägt, in spezifischer Weise, so wie es sich in der Bibel offenbart. Und die erste Gruppe ist die Gruppe der Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Ja, Gottes Herz streckt sich aus nach den Menschen, die ihn noch nicht kennen, die Jesus noch nicht kennen, die seine Liebe noch nicht kennengelernt haben. Es ist eine Liebe im Herzen Gottes für die Menschen, die verloren sind. Die Menschen, ja, im Alten Testament waren ja alle, die Heiden waren, von Natur aus nicht Teil des Bundes mit Gott. Und sie konnten erst durch Jesus hineinkommen in diesen Bund mit Gott. Und Gottes Herz streckt sich aus. Und wir waren alle solche Heiden, nach denen Gottes Herz sich ausgestreckt hat. Amen. Das ist der erste Teil des Herzens Gottes. Der zweite Teil des Herzens Gottes ist sein Herz für seine Kinder. Das heißt für seine Gemeinde. Ja, also für die Söhne und Töchter Gottes. Die schon erlöst sind, ja, die schon in Jesus leben. Gott hat ein spezifisches Herz für sie. Wir werden uns das anschauen. Und der dritte Teil des Herzens Gottes ist das Herz Gottes für sein auserwähltes Volk nach dem Fleisch, also für das jüdische Volk. Ja, ich habe in meinem Buch Söhne der Herrlichkeit, das ist mein zweites Buch, ich glaube, ich habe es hier irgendwo auch unten im Stapel, ja, Söhne der Herrlichkeit, habe ich ein Kapitel darüber geschrieben, über das dreifache Herz Gottes, das Herz für die Verlorenen, das Herz für den Leib Christi und das Herz für das jüdische Volk. Und jetzt habe ich Gott am Freitag gefragt und habe gesagt, Herr, mit welchem Teil des Herzens Gottes soll ich am Sonntag beginnen zu sprechen? Und ich hatte eigentlich erwartet, weil er mich am Donnerstag so mit dem Herzen für die Verlorenen verbunden hatte und weil das immer eigentlich die Reihenfolge ist, in der ich es predige und auch in meinem Buch ist es in dieser Reihenfolge, dachte ich, okay, ich beginne mit dem Herzen Gottes für die Verlorenen und dann spreche ich über das Herz Gottes für die Gemeinde und dann über das Herz Gottes für Israel. Aber Gott hat zu mir gesagt in meiner Gebetszeit am Freitag, er hat gesagt, beginne oder predige mein Herz in der Reihenfolge, in der ich es der Menschheit offenbart habe. Und dann wusste ich, okay, wem hat Gott sein Herz zuerst offenbart? Dem Volk Israel. Wem hat er es als zweites offenbart? Der Gemeinde, zuerst der judenchristlichen Gemeinde am Tag von Pfingsten. Und erst dann, ab Apostelgeschichte 10, hat er es den Heiden offenbart. Amen. Das heißt, zu meiner Überraschung sagt Gott zu mir, dreh es komplett um. Mir war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, musst du mir glauben, mir war nicht bewusst, als ich da in diesem Gebetsprozess war, worüber soll ich predigen, mir war nicht bewusst, dass heute wahrscheinlich Rabbi Boris und Jaroslav und Roman hier im Gottesdienst sein würden. Ich wusste das zwar vorher schon, aber mir war es in dem Moment, als ich darüber gebetet habe, nicht bewusst. Also ihr müsst mir glauben, ich habe das nicht rausgesucht, dieses Thema heute Morgen, weil sie da sind. Weil ich damit dachte, okay, jetzt passt es, über Gottes Herz, für das jüdische Volk zu sprechen. Das war nicht meine Motivation. Das habe ich erst realisiert, während ich dann wirklich auch unter vielen Tränen, wir werden gleich sehen, wo Gott mich hingenommen hat, dann darüber gepredigt, die Predigt vorbereitet habe, da wurde mir das dann erst bewusst, wie diese Zufälle alles so, wie Gott einfach so manche so Setups macht. Und ja, auf jeden Fall, so möchte ich heute einfach damit beginnen, über Gottes Herz für sein auserwähltes Volk zu sprechen. Und ich möchte anfangen in 5. Mose 7, Vers 6. Das ist die Stelle, wo Gott sagt, denn du bist, oder zu Israel sagt, zum Volk Israel sagt, im Alten Bund sagt, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr, also zahlenmäßig mehr wert als alle Völker, hat sich der Herr euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja, Klammer, das zahlenmäßig geringste unter allen Völkern. Sondern, und jetzt kommt's, warum hat er das Volk Israel erwählt? Wegen der Liebe des Herrn zu euch. Einfach wegen Liebe. Der Grund, warum Gott Israel erwählt hat, ist einfach, um sein Herz der Liebe zu offenbaren. Nichts anderes. Es ging ihm also nicht einfach nur um irgendeinen strategischen Plan für das Erlösungswerk für die Menschheit, wie vielleicht man auch meinen könnte. Ja, okay, zuerst offenbare ich es dem Volk Israel und dann von dort, dann kommt dann der Messias und dann geht es zu den Heiden und so weiter. Also es war nicht einfach nur ein strategischer Plan, den Gott in Bezug auf Israel entfaltet hat, sondern es war ein Plan, der seinem Herzen entsprang. Sein Herz der Liebe, okay? Und Jeremia 31, Vers 3 sagt Gott, ja, mit ewiger Liebe, sag mal mit ewiger Liebe, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Mit anderen Worten, Gott hat seine Liebe nicht nur zuerst seinem Volk Israel offenbart, für sein Volk Israel, sondern er hat auch gesagt, diese Liebe zu meinem Volk Israel ist ewig. Und wenn Gott sagt ewig, dann ist das ziemlich lang. Also eigentlich ziemlich genau ewig. Amen. Das heißt mit anderen Worten, daran ändert sich nichts. Amen. Weißt du, und das ist so wichtig. Daran ändert sich nichts. Und daran ändert auch nichts das Kommen des Messias Jesus. Und daran ändert auch nichts, dass ein großer Teil des jüdischen Volkes Jesus als seinen Messias abgelehnt hat. Daran ändert sich nichts durch alle Zeiten hindurch. Daran ändert sich auch nichts, wenn das Volk Israel Fehler macht oder sündigt oder genau wie alle anderen Völker ja auch sündigt. Daran ändert sich nichts, sondern Gottes Liebe zu seinem auserwählten Volk ist ewig. Amen, sag mal ewig. Halleluja. Römer 11, Vers 1. Römer 11, Vers 1 sagt Paulus, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen wegen der Ablehnung des Messias? Und dann gibt er selber die Antwort und sagt, das ist ausgeschlossen. Warum ist es ausgeschlossen? Weil Gott gesagt hat, mit ewiger Liebe liebe ich dich und Gott kann nicht lügen. Und er ändert auch nicht seine Meinung, wie vielleicht manche von uns, aber er ändert seine Meinung nicht. Amen. Und deswegen ist seine Liebe ewig. In Römer 11, Vers 29 sagt Paulus auch, dass Gottes Berufung, die er Israel gegeben hat, unbereubar ist. Das heißt, egal, weißt du, du siehst ja auch, was sie im alten Bund immer wieder gemacht haben und so weiter. Und trotzdem blieb seine Liebe unbereubar und ewig. Ja, Jesaja, wo haben wir das? Jesaja 49, 15 bis 19, da sagt er, kann denn eine Mutter ihren Säugling vergessen? Ja, und dann nimmt er das als Beispiel oder als Bild für Israel, sagt er, kann etwa eine Frau ihren Säugling vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen, sagt er. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ja, du wirst sie alle wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Weißt du, hier spricht Gott bereits, hier spricht er natürlich auch vom babylonischen Exil, aber er spricht von der Wiederherstellung des Volkes Israel auch am Ende der Zeit, auch im Land Israel. Und das ist das, was wir sehen seit einigen Jahrzehnten hier in Israel, seit 1948, wie Gott sein Volk im Land wiederherstellt. Weißt du, und das ist eine ewige Berufung. Das ist ein ewiger Plan und Gott wird diesen Plan durchziehen, egal ob es irgendjemand passt oder nicht passt. Gott wird es tun. Amen. Halleluja. Er ist Gott. Amen. Und weiter sagt Paulus über den Plan Gottes für Israel. Er sagt in Römer 11, Vers 25, und das lese ich mal in der Neues Leben Übersetzung, weil die ist da verständlicher, jedenfalls für den modernen Sprachgebrauch. Römer 11, Vers 25 in Bezug auf den Messias, in Bezug auf Jesus. Er sagt hier, ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Halleluja. Und ihr Lieben, die letzten Jahre sehen wir immer stärker, wie auch dieses sich mehr und mehr zu erfüllen beginnt. Heute gibt es auf der Welt, und da hat auch Rabbi Boris Bewegung von messianischen Juden weltweit einen großen Anteil daran, heute gibt es auf der Welt so viele Juden, die an Jesus glauben, wieder wie seit der Urgemeinde in Jerusalem nicht mehr. Amen. Das heißt, wir kommen offensichtlich der Zeit näher, wo die Vollzahl aus den Nationen, aus der Sicht Gottes reingekommen ist. Und deswegen kommen mehr und mehr auch Juden zum Glauben an Jesus. Amen. Und ich meine, die Gemeinde von Rabbi Boris in Kiew allein, ich weiß nicht genau, wie viele Mitglieder sie hat, 2.500 oder so, ist die größte messianisch-jüdische Gemeinde der Welt. Ja? Oder wie viel Mitglieder habt ihr, Rabbi Boris? Insgesamt? Vor dem Krieg waren es 2.200, jetzt sind 1.700 in Kiew. Wobei die sich inzwischen verteilt haben überall und neue Gemeinden gegründet haben. They've spread all around and now they've founded new churches. Yeah. So wie Roman und Jaroslava hier in Stuttgart, genau. Also sie sind nicht weniger geworden insgesamt, sondern sie haben sich nur verteilt, weil einfach viele aus Kiew geflohen sind. Ja. Aber die Bewegung insgesamt breitet sich weiter aus. Ja. Das heißt, wir sehen einfach, wie Gott seine Verheißung an Israel erfüllt. Amen. Weißt du, er steht zu seinem Wort. Also gib mal Jesus die Ehre, gib mal Gott die Ehre, dass er zu seinem Wort steht. Halleluja, das ist so wunderbar. Und weißt du, deswegen ist es so von entscheidender Bedeutung, und jetzt gehen wir ein Stück tiefer und jetzt kommen wir auch mehr zu uns. Deswegen ist es so von entscheidender Bedeutung, dass die Kirche Jesu Christi sich niemals vom jüdischen Volk distanziert. Amen. Sondern, dass sie erkennt, was Paulus auch sagt in Römer 11, ich lese auch das noch aus der Neues Leben Übersetzung, und zwar Römer 11, Vers 17, Paulus gebraucht das Bild und sagt, das jüdische Volk ist wie der Ölbaum mit verschiedenen Zweigen. Ja? Und dann sagt er in Römer 11, Vers 17, sagt er Folgendes, pass auf, wo haben wir es? Er sagt, einige dieser Zweige, also dieser Ölbaumzweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen, also weil sie Jesus abgelehnt haben, nachdem Jesus gekommen war. Und dann spricht er aber zu den Heiden, also zu den Römern in dem Fall, und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Das heißt, wir wurden eingepfropft in diesen Ölbaum. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Ja, das heißt, wir nähren uns von demselben Saft. Wie können wir uns trennen von dem Baum, der uns nährt? Das wäre Selbstmord. Ja. Doch sei nicht stolz darauf, sagt er weiter, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ist es nicht stark? Weißt du, du kannst es sehen, In der ganzen Geschichte, wann immer irgendeine Ideologie, irgendeine Bewegung gegen die Juden gegangen ist, dann ist sie am Ende immer auch gegen die Christen gegangen. Ich meine, zwei prominente Beispiele aus jüngster Geschichte wären Nationalsozialismus, ja, massiv antisemitisch gegen die Juden gegangen, aber Himmler hat schon während des Zweiten Weltkriegs eine Rede gehalten vor SS-Leuten, hat gesagt, ja, jetzt während des Krieges bringen wir die Juden um, aber nach dem Krieg räumen wir mit der Kirche auf. Das heißt, es war eine klare Richtung. Der islamistische Antisemitismus, ja, hat einen Slogan, es kommt von den Moslembrüdern, einen Slogan, der heißt, zuerst kommen wir für das Samstagsvolk, dann für das Sonntagsvolk. Das ist die Zielrichtung. Wir müssen das erkennen. Zuerst die Juden, dann die Christen. Du kannst es sogar, um jetzt mal nicht nur andere Religionen zu nennen oder andere Ideologien zu nennen, wenn du die christlichen Kreuzritter nimmst, ja, die nicht alle waren da gleich, aber es gab einmal gab es eine richtige Bewegung von Kreuzrittern, die haben schwere antisemitische Pogrome, bevor sie ins sogenannte Heilige Land gezogen sind, haben sie schwere antisemitische Pogrome angezettelt in Deutschland, haben Juden umgebracht. Und wo sind sie geendet? Am Ende sind sie gar nicht nach Israel gezogen, sondern sind nach Konstantinopel gezogen und haben dort ihre christlich-orthodoxen Brüder umgebracht. Das ist interessant. Weißt du, zuerst die Juden, dann die Christen. Das heißt, du kannst es sehen. Weißt du, was die Bibel sagt, ist einfach wahr. Sacharja 2, Vers 12 sagt es ganz klar, der Zusammenhang. Ja? Weißt du, jeder Geist, der gegen das Volk Israel geht, egal auf welcher ideologischen Basis, jetzt, ob das jetzt christlich-religiös ist, ob das jetzt islamistisch ist, ob das heidnisch-nationalsozialistisch oder sonst wie linksextremistisch ist, ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Letztendlich jeder Geist, der gegen das Volk Israel geht, geht immer auch gegen das Herz Gottes und damit auch gegen die Christen, die ja auch im Herzen Gottes sind. Amen. Sacharja, ich muss immer zwischendurch was trinken, ich kriege da einen trockenen Mund. Sacharja 2, Vers 12 sagt Gott ganz klar zu seinem auserwählten jüdischen Volk, er sagt, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also stell dir mal vor, jemand tastet deinen Augapfel an. Wie unangenehm ist diese Vorstellung? Ja? Das heißt, es ist ein Schmerz, der direkt ins Herz geht. Ja? Und das haben wir ja als deutsches Volk, wir haben das schmerzhaft erfahren. Weißt du, keiner, der gegen das Herz Gottes geht, endet gut. Kann gar nicht gut enden. Völlig egal, aus welcher Richtung er kommt, aber wir haben das erlebt als deutsches Volk. Ja, viele aus der Generation von meinen Großeltern, also das war die Generation letztendlich vor allen Dingen, die waren direkt oder indirekt, zumindest geistig, beteiligt am Holocaust, mitbeteiligt. Und sie haben geerntet, was sie gesät haben, ja, 1945. Und weißt du, umso größer ist die Gnade Gottes, die Gott unserem Volk gegeben hat oder die Gott überhaupt in Europa gegeben hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist unvorstellbar. Aber ich sage dir auch, das war nur möglich durch das Blut Jesu Christi. Weil es nach dem Zweiten Weltkrieg Bewegungen gegeben hat, Bußbewegungen gegeben hat, auch in Bezug auf das jüdische Volk, von christlicher Seite aus natürlich vor allen Dingen. Ja. Das, was aber übergeschwappt hat dann auch in die säkulare Welt. Ja. Wenn ich nur denke an die Marienschwestern, ja, evangelische Marienschwestern in Darmstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg massiv einfach angefangen haben zu beten um Vergebung und einfach für das jüdische Volk gebetet haben. Weißt du, weil entscheidend wichtig, was wir verstehen müssen, ist, es reicht nicht aus, einfach umzukehren von Sünde, die begangen wurde in Bezug auf Israel, sondern wir müssen umkehren zum Herzen Gottes für Israel. Also es geht hier nicht einfach nur um irgendeine Sünde, okay, ich habe was gestohlen und dann macht man das halt wieder gut und gibt es zurück oder so. Sondern es geht um das Herz Gottes. Und Gottes Herz schlägt für Israel. Gottes Herz schlägt für sein auserwähltes Volk. Und wir dürfen es nie vergessen, weißt du, nur durch die Gnade Gottes ist es, geht es uns immer noch so gut hier im Westen. Ich meine, überall in der westlichen Welt hat es nach dem Krieg Bußbewegungen gegeben. Und deswegen konnte Gott aufrichten und wieder aufbauen. In Deutschland auch besonders wurde Buße getan in Bezug auf den Holocaust und das jüdische Volk. Und ich glaube, das ist die einzige Erklärung, die du dir vorstellen kannst, nach einem solchen Affront, ich meine, einer solchen Verletzung des Herzens Gottes, die begangen worden ist. Und preist den Herrn. Weißt du? Und jetzt kommt etwas, was mir nicht leicht fällt, weil es jetzt persönlich wird. Aber ich wusste einfach in meiner Predigtvorbereitung am Freitag, plötzlich fielen diese Puzzlesteine für mich wie zusammen. Und es war wie ein göttlicher Setup, wo ich plötzlich wusste, nein, ich kann dem nicht ausweichen, weil Gott hat mein Herz persönlich für das Volk Israel 1994, 95 bereits stark berührt, und zwar durch einen Mann Gottes, der heißt Gustav Scheller, ja, der hat die Operation Exodus gegründet in den 90er Jahren, ganz besonders sich dafür eingesetzt hat, dass Juden, die einfach insbesondere aus der ehemaligen Sowjetunion, Ukraine hat er sehr stark gearbeitet auch, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel nach Hause wollten, Aliyah machen wollten, ja, und die hat er sehr unterstützt, und er hatte ein starkes Herz für das Volk Israel, und ich durch seine Predigen, wir hatten ihn auch ein paar Mal bei uns in der Gemeinde, er ist inzwischen verstorben, aber durch seine Predigen bin ich wirklich, obwohl mir davor auch natürlich die Erwählung Israels bewusst war, aber durch seine Predigen bin ich wirklich von diesem Herz Gottes für Israel berührt worden. Aber damals, als ich berührt worden bin mit dem Herzen Gottes, und das ist ja das Wichtigste, weißt du, dass du mit dem Herzen Gottes berührt bist. Damals wusste ich noch nicht, was ich heute über einen Teil der Geschichte meiner Familie weiß. Und erst im Jahr 2010, vor 15 Jahren, habe ich das entdeckt, beziehungsweise meine Großmutter hat mir das offenbart. Ich hatte immer gedacht, meine ganze Kindheit durch, und die ganze Familie hat es geglaubt, meine Oma hat es niemand was anderes erzählt. Ich hatte immer geglaubt, mein Großvater, der Soldat im Krieg war, ist in der französischen Kriegsgefangenschaft ums Leben gekommen, März 1945, nicht mehr nach Hause gekommen. Und okay, so ging es natürlich vielen Soldaten. Ja? Und ich dachte, ja, so war es. Ja? Und im Jahr 2010 erzählt meine Oma mir plötzlich, sie wollte wohl das loswerden, sie wollte doch, dass es irgendjemand weiß, sie erzählte mir, dass es da noch einen anderen Hintergrund gab. Und der Hintergrund war folgender, sie erzählte mir, sagte, also mein Opa war ja von Jugend an ein glühender Nazi gewesen, das muss man sagen. Er war schon vor der Machtergreifung, war er schon in diese Bewegung reingekommen, als junger Mann mit 17 war er schon Scharführer und so weiter. Es war auch in der Partei und so weiter, war nicht in der SS oder so, aber war normaler Soldat, aber er war vom Herzen her glühender Nazi, Und während des Krieges kam er in Kontakt, das hat mir meine Oma 2010 erzählt, kam er in Kontakt mit einem hohen Beamten des Sicherheitsdienstes, was ein Teil der SS war. Ja, und meine Oma hat mir nicht alles verraten. Ich habe in sie gedrungen, aber sie hat mir nicht alles verraten. Sie hat mir nur gesagt, dieser Mann hat meinen Opa beeinflusst. Sie hat ihm immer gesagt, geh da nicht hin. Das habe ich kein gutes Gefühl. Aber er ist da hingegangen, hat sich mit dem unterhalten und so weiter. Und nach dem Krieg hat meine Oma erfahren durch einen heimkehrenden Soldaten, der zu ihr kam und der mit meinem Opa bis zu seinem Tod im gleichen Kriegsgefangenenlager war, hat er ihr erzählt, was wirklich passiert ist. Und es war so, dass mein Opa durch den Einfluss, sie hat mir gesagt, durch den Einfluss dieses SD-Mannes wurde er verstrickt in Verbrechen an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Und ich habe sie gefragt, was war das? Sie wollte es mir nicht sagen. Sie hat es zur Seite gewiesen, sie wollte es mir nicht sagen. Und dann ist er schlussendlich an die Westfront gekommen am Ende, hat dort ein Bataillon geführt von so Strafversetzten. Also das waren so Leute, die waren nicht so ganz linientreu, nazimäßig. Ja. Und er war ja linientreu, also hat er die geführt. Und das war natürlich nicht eine ganz leicht zu führende Truppe, dieses Bataillon. Da in Frankreich, in den Vogesen, war er damit unterwegs, so Ende 1944. Und da hat er dann wohl, so hat es dieser heimkehrende Soldat meiner Oma erzählt, da hat er vor diesen Soldaten, die er da geführt hat, wahrscheinlich um sie irgendwie einzuschüchtern und um irgendwie seine Autorität zu festigen, hat er damit geprahlt, was er an der Ostfront für Taten begangen hat. Und dann wurde er mit dieser ganzen Truppe gefangen genommen, kam in französische Kriegsgefangenschaft und seine Untergebenen mochten ihn natürlich nicht. Und dann haben sie diesen Lageraufsehern vom französischen Kriegsgefangenenlager haben sie gesagt, was mein Opa gemacht hat. Und daraufhin haben die Franzosen ihn sofort in Einzelhaft gesperrt, bei Wasser und Brot, haben ihn jeden Tag schikaniert und haben gesagt, wir machen dir den Prozess und alle möglichen Sachen, du kommst nicht lebend hier raus und so weiter. Und daraufhin hat er sich schließlich im März 1945 selber erhängt in seiner Einzelhaftzelle. Ja, das war die wahre Geschichte und das hat meine Oma mir erzählt 2010 und daraufhin habe ich mir damals gab es noch kein KI wie heute und jetzt kommt es, weil ich erzähle das heute aus einem Grund, weil gerade die letzten Tage hat Gott weitere Puzzlesteine zusammengefügt und da kommt auch Kiew ins Spiel. Ich habe mir damals überlegt, was kann das gewesen sein, was dazu geführt hat, dass mein Opa so in diese Zelle gesperrt wurde, weil ich meine, die Soldaten in der Wehrmacht, die haben ja allgemein, jeder Soldat fast hat natürlich Menschen erschossen und die waren auch nicht zimperlich, haben vielleicht Häuser geplündert oder was weiß ich, Frauen vergewaltigt oder sonst was, aber das haben ja im Prinzip die meisten gemacht. Ja. Aber was hat dazu geführt, dass sie ihn so in die Einzelhaft gesperrt haben? Und das Einzige, was mir kam, das andere Puzzlestein war, meine Oma hatte gesagt, er war verstrickt worden in Verbrechen aufgrund seines Kontaktes mit dem SD, ja, also mit diesem Sicherheitsdienst. Und da war mir klar, damals schon nach dem, was ich damals recherchieren konnte, war mir klar, es konnte sich nur um sogenannte Sondereinsatzkommandos handeln, ja, die an der Ostfront eingesetzt wurden, um wenn die Soldaten praktisch das Land eingenommen hatten, dann wurden die Soldaten, wurden diese Sondereinsatzkommandos, es waren besonders linientreue Leute, auch von der regulären Wehrmacht, also normale Soldaten, linientreue Leute, und die wurden dann eingesetzt, um einfach Massenerschießungen zu machen. Ja. Und letztens Montag, und weiter habe ich damals, ich muss noch mal dazu sagen, weiter habe ich damals dann nicht recherchiert, sondern ich wusste dann einfach, okay, das waren Massenerschießungen und das, weiter bin ich nicht gekommen. Und dann habe ich einfach, das hat mich natürlich damals getroffen, dann habe ich einfach das Gott gebracht, habe ihn stellvertretend um Vergebung gebeten, habe das Blut Jesu dafür in Anspruch genommen, weil mich das einfach überwältigt hat damals. Und dann habe ich es einfach so stehen lassen, weil mehr wusste ich nicht. Was ich aber nicht wusste, war, dass meine Schwester sehr viel detaillierter recherchiert hat. Ja. Und letzten Montag haben wir telefoniert. Und sie hat mir einiges mitgeteilt über die Recherchen. Sie hat genau den Verlauf, wo mein Opa überall eingesetzt war und so weiter, hat sie alles recherchiert gehabt aus alten Archiven und was weiß ich was alles. Sie kannte nicht die Geschichte, die ich von meiner Oma kannte, sondern sie hat die anderen Puzzlesteine gehabt sozusagen. Ja. Eines dieser Puzzlesteine war Kiew. Ja. Tatsächlich war mein Opa 1941 in Kiew stationiert gewesen und da eben praktisch in diesem Feldzug gegen Russland. Und daraufhin habe ich mir nochmal genau angeschaut, was waren eigentlich, also jetzt über KI kann man es ja noch besser recherchieren, gesagt, wen haben diese Sondereinsatzkommandos wirklich erschossen? Und dann kam raus, es waren 80-90% Juden. 80-90%. Und dann habe ich gesehen, okay, mein Opa war 1941 in Kiew und dann poppte dieses auf da im Internet. Da war dieses riesige Massaker in Babin Yar in der Nähe von Kiew. Da haben sie in 36 Stunden 35.000 Juden erschossen, nur weil sie Juden sind. Hinter der Front praktisch, nicht im Krieg, sondern einfach nur, weil sie Juden sind. Und weißt du, und ich weiß nicht genau, das kann ich nicht sagen, ob mein Opa genau bei diesem Massaker dabei war, aber es hat mich am Freitag wieder Blitz getroffen, dass mir klar wurde, mein Opa hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Menschen erschossen, nur weil sie Juden waren. Das heißt, er hat direkt ins Herz Gottes geschossen. Also er hat direkt in den Augapfel Gottes geschossen. Und dann dachte ich mir, dann kamen diese Puzzlesteine und dann sagt meine Schwester, ja, Kiew war ein wichtiger Einsatzort. Und dann kam mir, Gott hat mich da reingetrickst, wirklich. Und hat mir gesagt, ich soll heute Morgen über das Herz Gottes für Israel reden, während vor mir vier Juden sitzen, die alle aus Kiew kommen und wo durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass vielleicht mein Großvater Familienangehörigen von ihnen erschossen hat. Kannst du dir das vorstellen? Und weißt du, ich wusste einfach, ich kann das nicht einfach so drüber gehen, sondern ich weiß, wahrscheinlich hat Rabbi Boris sowas schon öfters erlebt, ne, dass irgendwelche deutschen Leiter ihm irgend sowas erzählt haben. Ja, und ich hoffe nicht, dass es ihn nervt, aber weißt du, ich glaube, nicht um meinetwillen oder so, sondern ich glaube um uns allen willen, weil Gott will uns tiefer mit dem Herzen Gottes für sein Volk berühren. Er will uns tiefer berühren. Er will uns tiefer berühren und vielleicht rührt es etwas in deinem Herzen an. Und ich will jetzt nicht was auslösen, dass jetzt jeder irgendwie forschen muss, was in seiner Familienvergangenheit ist oder irgendwas. Also für mich sind diese Woche so diese Puzzlesteine einfach zusammengefallen. Und Gott wollte das offensichtlich so. Und Gott wollte, dass ich heute darüber predige. Und Gott wollte, dass heute unsere Freunde hier sind. Und ich möchte einfach etwas tun. Und ich weiß nicht, Rabbi Boris, ist das okay? Ich möchte einfach gerne etwas tun. Ich möchte einfach wirklich mich da drunter stellen und ich möchte einfach, kannst du kommen, Rabbi Boris? Can you come? Ich weiß, damit hat er nicht gerechnet. Ich habe da nicht vorher mit ihm drüber gesprochen, aber ich möchte einfach sagen, Rabbi Boris und auch euch allen, ich nehme ihn einfach stellvertretend, ja, auch euch allen, mein Haus, meine Familie hat gesündigt, schwer gesündigt gegen dein Haus. Dein Volk, vielleicht sogar deine Familie. Und ich möchte einfach um Vergebung bitten. Vergib uns. Okay. Danke. Wisst ihr, das Blut Jesu Christi? Also eins im Blut Jesu Christi. Das Blut des Messias. Für die Juden für die Heiden. Nimm die Schuld weg. Und ich weiß nicht, was in deinem Herzen vielleicht gerade jetzt vorgeht, aber ich glaube einfach, dass Gott uns heute Morgen tiefer führen möchte in seiner Liebe zu seinem auserwählten Volk. Amen. Und weißt du, vielleicht hast du Familiengeschichten, vielleicht ähnliche wie ich, weiß es nicht, vielleicht weißt du es auch nicht. Weißt du, vielleicht, manche von uns ahnen auch nur Dinge. Weißt du, meine Mutter wusste diese Geschichte ihres Vaters Zeit ihres Lebens nie. Sie ist gestorben, ohne es zu erfahren. Sie hat es aber doch immer irgendwie geahnt. Da war immer so eine Ahnung. Sie hatte ein Herz für das jüdische Volk, aber es war auch immer so ein bisschen mit Scham belastet, so mit Schuldgefühl. Ich glaube, da war etwas unbewusst da drin. Und weißt du, ich glaube, weißt du, unser Herz für Israel sollte nicht ein Herz der Scham sein, weil das Blut Jesu uns vergeben hat. Unser Herz für Israel sollte auch nicht ein Herz der Gleichgültigkeit sein, des Wegschiebens, des Verdrängens. Und unser Herz für Israel sollte schon gar nicht ein Herz der Ablehnung sein, natürlich. Ja. Sondern unser Herz für Israel, für das jüdische Volk, insgesamt weltweit, sollte einfach das Herz Gottes sein. Also nur, wenn auf dieser Welt mehr Menschen sind, die das Herz Gottes tragen, können Dinge, wie sie damals passiert sind, verhindert werden. Also du siehst es heute wieder im Politischen. Also der gleiche Geist ist in neuem Gewand wieder unterwegs. Es ist immer der alte Geist in der Bibel, von den Amalekitern angefangen, ganz am Anfang in der Genesis schon. Ja. Es ist immer der gleiche Geist, der aufbegehrt gegen das Herz Gottes letztendlich und gegen das jüdische Volk als sein Augapfel. Und das Heilmittel dafür ist nicht irgendeine politische Sache, dass wir irgendwas ablehnen. Weißt du, ich lehne auch nicht meinen Opa ab oder so deswegen. Ich verachte ihn auch nicht, sondern für mich ist er einfach eine von dieser teuflischen Ideologie einfach irregeführte Seele, sie hat ihn zum Mörder gemacht und sie hat ihn am Ende selber in den Tod gerissen. Das ist alles, weißt du. Da gibt es keinen Hass, da gibt es keine Verachtung oder so, sondern er war ein Opfer dieser Ideologie, dieser teuflischen Ideologie. Und weißt du, Menschen werden heute wieder Opfer dieser Ideologie. Und übrigens, das kam mir dann im Zusammenhang plötzlich viel mehr ein, meine Güte. Und letzten Dienstag war Holocaust-Gedenktag. Letzten Dienstag. Das war auch nicht bewusst. Ich hab nicht, heute auch nicht über das Volk Israel gepredigt, weil letzten Dienstag Holocaust-Gedenktag war. Aber mir kam plötzlich während der Predigtvorbereitung fielen alle diese Puzzlesteine zusammen. Aber weißt du, nicht allein, dass wir jedes Jahr daran denken, was Schlimmes passiert ist, wird das verhindert, sondern nur, indem wir in das Herz Gottes für Israel hineinkommen. Weißt du, und dann kommt Erlösung und dann kommt Befreiung und dann kommt aus dieser Einheit zwischen Heiden und Juden in Jeschua HaMashiach, in Jeschua, dem Messias Israels und dem Messias der Heiden, dann kommt darin Erlösung und dann kommt darin neue Stärke und dann kommt darin ein Aufblühen, weißt du, und dann kommt darin eine Ausbreitung der Liebe Gottes weltweit. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass ich zuerst über die Liebe Gottes für Israel sprechen soll, weil von da aus geht die Liebe Gottes aus, auch zu seinem Leib und die Liebe Gottes zu den Verlorenen. Sie geht von dieser Liebe Gottes für Israel aus. Und ich glaube, wenn wir da eintauchen, dann öffnen sich uns ganz neue Dimensionen auch des Reiches Gottes, ganz neue Perspektiven des Reiches Gottes. Und du bist vielleicht hier heute Morgen und du hast, genauso wie ich ja auch, schon lange das Herz Gottes für Israel und trotzdem glaube ich, möchte Gott noch mal tiefer gehen. Amen. Seid ihr damit einverstanden? Okay, lass uns einfach mal zusammen aufstehen. Okay. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Und wir danken dir auch ganz besonders für deinen Geist, Herr. Herr, der all das heute Morgen hier wirklich orchestriert hat, jenseits von menschlichem Wollen, jenseits von menschlichen Ideen, Herr, das orchestriert hat. Du hast uns ein göttliches Setup gestellt, weil du uns mit Seilen der Liebe ziehen möchtest, Herr, hinein in das Herz deiner Liebe, hinein in dein Herz, Jeschua. Halleluja. Und Vater, so bete ich, Herr, jetzt für jeden, der meine Stimme hört, Herr, auch jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut, Herr, jeden Einzelnen, der diese Botschaft später hört, jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, Vater, ich bete, Herr, dass du uns heute Morgen berührst mit dem Herzen deiner Liebe. Und Vater, ich bete, Herr, wenn da Dinge sind in unserem Herzen auch über denen wir Buße tun sollten, über denen vielleicht jeder Einzelne von uns Buße tun sollte, Herr, oder Einzelne von uns Buße tun sollten, Herr, sei es ein Herz der Gleichgültigkeit in Bezug auf Israel, Herr. Sei es einfach vielleicht auch wirklich eine irgendwie politisch motivierte Ablehnung. Oder sei es tatsächlich vielleicht auch etwas, was du noch nie bekannt hast, auch vielleicht aus deiner Familiengeschichte, was du weißt oder was du ahnst. Oder einfach sagst, Herr, ich möchte dir das bringen. Ich möchte auch dafür das Blut von Jesus in Anspruch nehmen. Weißt du, es gibt für die, die in Christus Jesus sind, tatsächlich keine Verdammnis. Und weißt du, das ist das größte Wunder, das ist die unglaubliche Tiefe der Liebe Gottes. Weißt du, dass es selbst am Ende, selbst angesichts solcher Verbrechen, wie sie damals zum Beispiel begangen wurden, aber wie sie heute immer noch begangen werden auf der Welt, ja, wie selbst angesichts solcher Verbrechen das Blut Jesu Christi stark genug ist, um wirklich echte Vergebung und Reinigung zu schenken und damit Verdammnis und Scham wegzunehmen. Weißt du, und Gott möchte dich heute Morgen nicht unter irgendeinen komischen Geist von Verdammnis oder Scham bringen, sondern Gott möchte dich heute Morgen freisetzen. Aber manches beginnt einfach damit, dass wir ihm wirklich unser Herz ausschütten. Dass wir wirklich vor ihn kommen, ihm unser Herz bringen, dass wir sagen, Herr, hier ist mein Herz, ich gebe dir das. Ja, ich bitte dich um Vergebung vielleicht, einfach wo mein Herz nicht richtig ausgerichtet war. Ich bitte dich vielleicht auch nochmal stellvertretend um Vergebung für etwas, was in meiner Familie war. Jetzt nicht, wenn du schon 50 Mal um Vergebung gebeten hast, musst du es nicht nur ein 51. Mal tun. Bei mir war das jetzt nochmal ganz frisch, deswegen habe ich das jetzt heute hier getan und Gott hat die lieben Freunde aus Kiew heute hierher geschickt und so war das ein göttliches Zusammentreffen oder ist es ein göttliches Zusammentreffen, aber bei dir sind es vielleicht andere Dinge, einfach es geht um dein Herz, Gott geht es um dein Herz, Gott geht es nicht um irgendwas, was du ihm beweist oder was du irgendwie mechanisch tust oder was du irgendwie recherchiert hast oder so, sondern es geht ihm um dein Herz. Und wenn du einfach den Eindruck hast, komm, wir machen es einfach mal so, nehmen wir das Pult nach oben. Wenn du einfach den Eindruck hast, du sollst ihm einfach dein Herz auch hier vorne ausschütten, dann dürft ihr einfach gerne hier nach vorne kommen. Ihr dürft natürlich auch auf dem Platz, ihr dürft einfach hinknien. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen, ja, und einfach im Hintergrund spielen. Und wir wollen einfach so eine Zeit haben, wo wir einfach unser Herz ihm hinhalten. Ja, wo wir einfach unser Herz ihm hinhalten. Und jeder darf sich einfach frei fühlen, ja, sich zu bewegen im Raum, wie du möchtest. Und einfach ihm dein Herz auszuschütten und zu sagen, hier ist mein Herz. Weißt du, und da gibt es auch nicht, ich muss das auch nochmal brechen, weißt du, da gibt es auch kein Aufrechnen. Der schlimmste Geist ist der Geist, der immer sagt, ja, das wurde den Juden angetan, aber was haben sie alles gemacht und was machen sie heute und dies und jenes. Weißt du, das ist alles nur Verdrängung dessen, dass jeder, der gegen das jüdische Volk geht, direkt den Pfeil in das Herz Gottes schießt. Und da gibt's kein Aufrechnen, sondern es ist die Verletzung des Herzens Gottes. Amen. Halleluja. Also, lass uns einfach diese Zeit haben, wo Gott einfach zu uns spricht, wo Gott uns einfach dient, wo Gott unseren Herzen dient. Einfach ihr spielt einfach im Hintergrund und jeder einfach, der nach vorne kommen möchte, darf nach vorne kommen ab jetzt. Und jeder, der am Platz gerne einfach sein Herz ausschütten möchte, darf am Platz sein Herz ausschütten. Einfach, und ich würde dann einfach zum Schluss, würde ich Rabbi Boris bitten, dass er uns einfach segnet und ich gebe ihm dann nochmal das Mikrofon und so wollen wir wirklich das Blut Jesu, wir wollen wirklich die Liebe von Jesus im Zentrum sehen, bei all dem. Wir wollen seine Liebe im Zentrum sehen. Halleluja. Halleluja. Oh, Rabasika, da, da, da, da, da, da, da. Oh, Rabasika, da, da, da, da, da. Oh, Vater, wir schütten unser Herz vor dir aus, Herr. Wir schütten unser Herz vor dir aus, Vater, in Bezug auf jede Sünde, Herr, der Gleichgültigkeit, der Ablehnung, der mangelnden Offenbarung, Herr, auch der Familienschuld, Herr, wir schütten dir unser Herz aus, Herr. Wir bringen dir unser Herz, Herr. Und wir sagen, Jeshua, Jeshua, der Messias, unser Messias, komm und tu dein Werk an unseren Herzen, Herr. Reinige unsere Herzen, Herr, durch dein Blut, Herr. Wasche unsere Herzen, Herr, und mach sie neu. Und gieß deine Liebe zu deinem auserwählten Volk Israel in uns aus. Gerade jetzt. Halleluja. Lass uns singen. nehmen dein Blut. Wir danken dir für dein Werk, das du an jedem Einzelnen von uns tust, gerade jetzt. Danke, dass du tiefer gehst, Herr. Danke, dass wir vor dir sein können, Herr, in diesem Bewusstsein, dass egal wie tief Schuld auch gehen mag, egal wie tief der Schmerz gehen mag, Herr, dein Blut ist stärker, Herr. Und gerade aus Akten, wo wir uns demütigen und wo wir Buße tun, Herr, entstehen umso stärkere neue Dinge, Herr, die du tust. Vater, ich bete, als erstes bete ich, Herr, dass du heute hier aus dieser Versammlung und auch über Livestream, Herr, dass du Söhne und Töchter Gottes hervorkommen lässt, die ganz neu angezündet mit deinem Herzen für dein Volk leben und gehen, Herr, und die vielleicht auch spezifische Berufung haben, in spezifischen Bereichen deinem Volk zu dienen, Herr. Danke, Vater, dass du Berufungen bestätigst, gerade jetzt, Herr. Danke, Herr, dass du Berufungen austeilst, Herr. Danke, Herr, dass du Berufungen hervorbringst, Herr, in unseren Herzen, Herr. Danke, Vater, dass du das tust, Herr. Danke, Herr, dass aus dieser Tiefe heraus umso Höheres, umso Stärkeres hervorkommt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich möchte jetzt gern Rabbi Boris das Mikrofon geben. Gerade mit ihm kurz gesprochen. Er möchte uns kurz eine Geschichte erzählen, was passiert ist, nachdem Menschen ihr Herz neu geöffnet haben, einfach für Israel, von einer Konferenz, wo er war in Lviv, Lemberg. Ja. Also Rabbi Boris, ich gebe dir das Mikrofon. Okay, Halleluja. Ist jemand da, der in Englisch-Deutsch übersetzen kann? Wer kann in Englisch-Deutsch übersetzen? Englisch-Deutsch übersetzen? Okay, dann übersetze ich. Ja, okay, gut. Du kannst auch machen. Also gut, Hans-Gerd übersetzt. Haben wir noch ein zweites Mikrofon? Ja, okay. I cannot express. Ich kann es gar nicht ausdrücken. My feeling now. Meine Gefühle. It's so unexpectedly. Es ist so unmöglich auszudrücken. Es ist so unerwartet. It's like terrific surprise. Das ist eine ganz große Überraschung für mich. We so thankful. Wir sind so dankbar. To our friend. Für unsere Freunde. So. Because we live in crazy time. Weil wir in solchen verrückten Zeiten leben. Antisemitic different materials are so widespread. Der ganze Antisemitismus, das Material ist so weit verbreitet. Antisemitic rhetoric. Die ganzen Worte, die Rhetorik, antisemitisch. Becoming more and more common. Das wird so normal und gewöhnlich. We feel. So strong. Thankful. Wir fühlen so stark Dankbarkeit. To pastor. Zu den Pastoren. His wife, to your church. Frau, zu euch allen. Because in such time as now. In solchen Zeiten wie diese. It requires boldness. Es braucht Kühnheit. And strong decision to be faithful of God's call. Und die Entscheidung, immer wieder dran zu bleiben an Gottes Ruf. Oh, thank you so much. So. And I want to share just two stories. Ich möchte euch gerne zwei Geschichten mit euch teilen. I think it's important. Ich denke, es ist wichtig. Year 1990. I was just baptized in Holy Spirit. Da wurde ich im Heiligen Geist getauft. And participated a special conference in Moscow. Und ich war auf einer besonderen Konferenz in Moskau. It was first visit of Derek Prince territory of Soviet Union. Und es war das erste Mal, dass der Derek Prince in der Sowjetunion damals war. And Derek Prince described. Und Derek Prince hat es beschrieben. He said before this conference, this significant conference. Und vor dieser wichtigen Konferenz. We sent special letters. Da senden wir besondere Schreiben. To thousands and thousands intercessors worldwide. Zu all den Tausenden und Tausenden Gebetsbetern weltweit. And we asked them to pray. Und wir haben sie gebeten zu beten. With a specific question to God. Mit einer ganz besonderen Frage an Gott, bitte an Gott. What spirit? Welcher Geist? Dominates territory of Soviet Union. Beherrscht das Gebiet der Sowjetunion. And he said, almost all these thousands of intercessors. Und fast alle dieser tausend Gebetskämpfer. Send us an answer. Die haben uns eine Antwort geschickt. Partly unexpected. Teilweise sogar unerwartet. They wrote to us. Die haben uns geschrieben. Of course, spirit of atheism. Der Geist des Atheismus. Communism. Der Geist des Kommunismus. Idolatry. Der Geist der Götzenanbetung. Like spirit of special war against God. Ein besonderer Geist im Krieg gegen Gott. And spirit of death. Und der Geist des Todes. They are very, very strong. Die sind ganz stark im Land. But they sent us such information. Die haben uns die Information auch gesandt. They got from the Lord that spirit who control spiritual doors. Dass der Geist, der die Türen, die geistlichen Türen des Landes kontrolliert. Like spirit doorkeeper. Also die Türwächter. Is antisemitism. Ist der Antisemitismus. And they, all these different intercessors from many countries. Und all die Gebetskämpfer aus den verschiedenen Ländern. Have gotten the same revelation from the same discernment from Holy Spirit. Die haben dieselbe Offenbarung von derselben Unterscheidung vom Heiligen Geist bekommen. If you want really to produce breakthrough the territory, wenn ihr wirklich auf dem Land den Durchbruch wollt, you need to have deal specifically with the spirit of antisemitism. Dann müsst ihr besonders gegen den Geist des Antisemitismus vorgehen. Only after overcoming him of the victory upon him. Erst nachdem ihr ihn überwunden habt und besiegt habt, you will have free access to all the strongholds. Dann erst werdet ihr diese ganzen Festungen im Land angehen können. Derek Prince said, really, it was partly unexpected for us. Das haben wir nicht erwartet. Derek Prince hat das ja nicht erwartet. But we began to pray. Aber wir haben angefangen zu beten. He said, all our team began to pray. Das ganze Team hat angefangen zu beten. And we understand. Und wir haben verstanden. That without deliverance of many people in the former Soviet Union. Und das Ergebnis, die Befreiung von vielen, vielen Menschen in der früheren Sowjetunion. Freedom for Holy Spirit. Freiheit für den Heiligen Geist. Freedom of Gospel. Freiheit fürs Evangelium. And God's victory is a territory. Und dass Gott der Sieger ist in diesem Land. Impossible. Das ist unmöglich. Because Antisemitism, weil der Antisemitismus means bedeutet real revolt against God personally. Ein richtiger Aufstand, eine Rebellion gegen Gott. A real revolt against his eternal plan. Ein Aufstand gegen seine ewigen Pläne. And it means to refuse hundreds and hundreds of scriptures. Und das ist der Widerstand gegen Hunderte und Hunderte von Bibelstellen und Aussagen der Bibel. I was new believer at the time. I was new believer in 1990. Und ich war ein neuer Gläubiger 1990. And because I'm Jew. Und weil ich Jude bin. From a secular but very Jewish family. Aus einer sehr jüdischen, aus säkularen Familie. And my father was excommunicated from Communist Party because of his conviction of Zionism. Ja, weil mein Vater war Zionist, deswegen wurde er aus der kommunistischen Partei hinausgeworfen. And my brother was one of few main leaders of Zionist underground in former Soviet Union in the end of 60s, the beginning of 70s. Ja, und schon in den 60er, 70er Jahren war mein Bruder einer von so einer Geheimuntergrundorganisation des Zionismus in der Sowjetunion. And I, that time, I had short period of latent Christian antisemitism. Und ich habe selbst in dieser Zeit erfahren, dass es ein gewisser unterliegender Antisemitismus schon da war. I did not want to speak much about Jews. Ich wollte selber nicht über Juden reden. And I felt myself little confused. Und ich war selber durcheinander über das Thema. When Derek Prince delivered such message. Als Derek Prince so eine Botschaft brachte. And even I came after to him. Und als ich dann kam, das zu hören. And tried to discuss with him. Und mit ihm noch zu diskutieren. He looked to me. Da schaute er mich an. A relatively tall guy. Ein sehr großer Mann. Looked to me. Schaute mich an. And after a few years. Und nach ein paar Jahren. I was involved very strong in ministry of deliverance and healing, etc. Ja, da war ich schon stark in den Dienst der Befreiung und Heilung. And I was shocked. Und ich war geschockt. When I recognized. Als ich gesehen habe. How many people. Wie viele Menschen. Possessed or. And the influence of spirit of antisemitism. Ergriffen und kontrolliert unter dem Geist von Antisemitismus. I mean, first territory of former Soviet Union. auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion. But then in Eastern Europe. Und dann ganz Osteuropa. And many other countries. Und viele andere Länder. And I did not see such dramatic mass deliverance. Und ich habe das noch nie gesehen, diese massiven Befreiungen. From any spirit. Von jeglichem anderen Geist. Witchcraft. Hexerei. Idolatry. Götzenanbetung. Kommunismus. As from spirit of antisemitism. Als von diesem Geist des Antisemitismus. And connected with him spirit of death. Und das verbunden mit dem Geist des Todes. And last story. Oh, die letzte Geschichte. Maybe 20 years ago. Ungefähr 20 Jahre ist das her. We had big conference in Lviv. Wir hatten in Lemberg eine große Konferenz. Lemberg. Yes. It is an formal capital of Western Ukraine. Das war früher die Hauptstadt der Westukraine. It was a big conference, near 1,000 active participators. Eine große Konferenz mit über 1,000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. From different churches. Von ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden. In the break time. In der Pause. One lady came to me. Eine Frau kam zu mir. And she took by my hand. Und sie nahm meine Hand. A little boy. Ein kleiner Junge. Like maybe 9, maximum 10 years old. Und er war 10 Jahre alt. And she said, sie hat gesagt, my son is blind. Mein Sohn ist blind. He never had sight. Der hat noch nie etwas gesehen. And before this conference, und vor dieser Konferenz, we knew, wir wussten, that his grandfather, sein Großvater, was a senior Polizei in Lviv's ghetto. Und sein Großvater war einer der Höheren der Polizei im Ghetto von Lemberg. And he led some Jewish executions. Und er hat sogar einige Exekutionen von Juden angeführt. And we knew some terrible details. Und wir haben selber einige von diesen schrecklichen Dingen gewusst. We knew it right before this conference. Und wir wussten es auch schon vor der Konferenz. Kurz vor der Konferenz wussten wir es. And we knew that he grave Jewish people put them in the pit. Wir wussten, dass er sogar diese Menschen beerdigt hat. And he buried them alive. Und er hat sie lebendig begraben. Also er hat Gräber ausgehoben und hat sie dann lebendig begraben. And she said, sie hat gesagt, what we can do. Was können wir tun? And we proposed her real repentance. Und wir haben ihr reale, echte Buße empfohlen. She began to repent. Sie hat angefangen, Buße zu tun. Dramatic repentance. Es war richtig dramatisch, dramatische Buße. And suddenly, boy says, dann plötzlich sagt der Junge, I want to repent too. Ich möchte auch Buße tun. And he began to repent. Und er hat angefangen, Buße zu tun. Then we destroy this curse, generational curse. Und dann haben wir diesen Fluch gebrochen, diesen Generationenfluch. And boy said, I see the light from that side. Sagt er, ich sehe aus der Richtung Licht. It was like an old Soviet house of culture. And it was like letter T. Like, oh, es war ein T-förmiges Gebäude. A building was like this. Ja, and we were staying in the corner. Und wir standen in der Ecke. And from that side was light. Und da kam, da konnte nur aus dieser Ecke Licht kommen. And I looked to boy and he turned to that side. Und ich hab den Jungen angeschaut, er hat sich umgedreht und hat sich in die Richtung, hat in die Richtung gezeigt. And he said, I see light from there. Ich sehe Licht aus dieser Richtung. And we were very encouraged. Und wir wurden ganz ermutigt. And we continued to break power of this demonic stronghold in their life. Und wir haben dadurch weitergemacht, diese dämonischen Festungen zu zerbrechen. And after a few minutes he began to see better. Und nach einigen Minuten fing er immer weiter an, besser zu sehen. Just silhouettes or something. Er hat die Umrisse erkannt. And then we take them to platform. Und dann haben wir ihn nach oben auf die Bühne geholt. At the platform, auf der Bühne, he began to see clear. Da hat er ganz klar gesehen. But he did not understand colors. Aber er hat es nicht verstanden. He could not call colors. Oh, er konnte keine Farben unterscheiden, erkennen. Er konnte die Farben nicht benennen. So. He could say, this is more dark, this is more bright. Ja, er konnte nur sagen, das ist heller, das ist dunkler. And he described my beard. Ja, er hat meinen Bart beschrieben. And then was this zipper. Ja, und da hat er noch einen Reißverschluss da gehabt. And he did not know. He said, er wusste nicht, was das war. Something like tree, he said. So, da ist was wie ein Baum. Oder but wie when he touched it, oh, he knew what is it. Ja, wie er es dann berührt hat, da wusste er, was das war. And who brought them to this conference? Und wer ihn dorthin gebracht hat zur Konferenz? Sister of his mother. Die Schwester seiner Mutter. She was sitting in the audience. Sie saß im Publikum. And she had this gurb. Sie hat einen Buckel. Like. Ja. Ja, sie hatte Buckel, Hanspeck. And that moment, when he began to describe what he sees at the platform, als er von oben von der Bühne beschrieben hat, was er alles sieht, this Buckel of his, da hat sich der Buckel, his aunt disappeared, ist ganz komplett verschwunden. It was. Oh, hallelujah. It was such crazy generational curse. Das war so ein verrückter, starker Generationenfluch. And then this boy asked me. Und dann hat der Junge mich gefragt. Why you call me Malchik? Malchik means small boy. Oh, warum nennst du mich kleiner Junge? I said, and how to call you? Ja, wie soll ich dich nennen? And he said, I am 21 years old. Da sagt er, ich bin schon 21. He looked like normal boy, 9, maximum 10 years old. Er sah aus wie ein 9- bis 10-Jähriger, ganz normal. And I understood what demon can make with ancestor, with descendants of Da habe ich erkannt, such welche starken Dämonen solche Verzögerungen bringen im Wachstum. But at the same time, we understood power of repentance. Im selben Moment haben wir erkannt, welche Macht die Buße und die Umkehr hat. And power of confession, blood of Yeshua. Die Kraft des Bekenntnisses der Sünden und die Kraft des Blutes Jesu. Blood of Yeshua. Das Blut von Blood Yeshua. Of Yeshua. Das Blut von Yeshua. Blood of Yeshua. Halleluja. Das Blut von Yeshua. I want to bless. Ich möchte euch segnen. You, dear. Ruach I ask you Heiliger Geist, ich frag dich oh. Bless this special significant church Segne diese ganz besondere Gemeinde Bless Everyone. Segne jeden Einzelnen. With your incredible power. Mit deiner unvorstellbaren Kraft. Power of Yeshua's life. Mit der Kraft von Yeshuas Leben. Bless, my dear brothers and sisters. Segne meine geliebten Schwestern und Brüder. Fulfill God's promises. Erfülle alle deine Verheißungen. So many promises. So viele Verheißungen. Oh God of Israel. Oh Gott Israels. For those who repented and bless Israel. Bring Vergebung und segne Israel. Bless them. Segne sie. Mightly. Weit, mächtig. In their spiritual life. In ihrem geistlichen Leben. In their prayers. In ihren Gebeten. Worship. In their committed ministry. In ihrer Anbetung, in ihrem Dienst für dich. Bless them with a faithfulness. Segne sie mit Treue. To our Father. Zu unseren Vätern. Bless them with a faithfulness to their spiritual family. Segne sie mit der Treue zu ihrer geistlichen Familie. Bless them with the unity. Segne sie mit Einheit. Unity. Einheit. In the love of Yeshua. In der Liebe Yeshuas. Bless them with a breakthrough. Segne sie mit einem Durchbruch. In every sphere of their life where they need real breakthrough. Da, wo sie in ihrem Leben wahren, richtigen Durchbruch brauchen. Bless them with signs and wonders. Segne sie mit Zeichen und Wundern. With deep knowledge of your word. Mit einem tiefen Verständnis deines Wortes. Bless them with their families. Segne sie in ihren Familien. With their jobs. In ihren Berufen. Oh, with their studying. Mit ihrem Lernen und Studieren. Dear Ruach. Bring them a real renewing. Bring ihnen eine wahre Erweckung. Refreshing. Erfrischung. Fresh joy. Frische Freude. Outpouring of joy. Schütt aus, gieß aus die Freude. And joyful freedom. Freudiger Freiheit. And victorious joy. Ein siegreiche Freude. Beshem Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua HaMashiach. Halleluja. Amen. Halleluja. And of course, traditional Aaronic blessing. Und natürlich noch der traditionelle aaronitische Segen. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha ya'er Adonai panav lecha v'chunecha yisa Adonai panav lecha v'yasem Lecha Shalom. B'shem Yeshua Mashiachinu, Amen. Alleluia. Alleluia. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Unerwarteter Gottesdienst, ja? Für wen von euch war das unerwartet? Für mich. Aber Gott hat manchmal unerwartete Dinge für uns. Amen. Er möchte etwas Mächtiges tun. Halleluja. Und ich bin so dankbar für unsere Glory Life Familie, die wirklich so ein offenes Herz hat, einfach für das, was Gott tut. Gestern war so ein wunderbarer Mitarbeiterabend alle waren nicht da, aber mit vielen unserer wunderbaren Mitarbeiter hier aus dem Filderstädter Raum. War so wunderbar einfach. Wir haben so eine herrliche Familie, die einfach so ein offenes Herz für das Wirken Gottes hat. Und ich glaube, wie Rabbi Boris sagte, auch wenn du merkst, Gott geht da bei dir tiefer, auch vielleicht mit Buße an bestimmten Punkten, ne? Es wird etwas Gewaltiges daraus hervorkommen. Ne? Wenn du bedenkst, ne, ein kleiner Junge gesehen, die Tante Buckel weg und dann ist er gewachsen, also der Hammer, ne? Preis den Herrn, da siehst du, dass manchmal ist das eine Realität. Manche Dinge wirken stark nach. Preis den Herrn. Okay, ihr Lieben, ich habe so gedacht, dass wir heute Morgen eine Sammlung einnehmen für den Dienst der messianisch-jüdischen Gemeinden in Kiew und Umgebung, Ukraine, Europa, Deutschland, einfach für das ganze Netzwerk von Rabbi Boris und Anna. Und du darfst den Heiligen Geist jetzt einfach fragen, was du reintun möchtest, wie du einfach wirklich dieses Netzwerk von jüdischen Gläubigen an den Messias-Gläubigen, wie du sie segnen möchtest. Und wir wollen sie wirklich mächtig segnen, weil sie haben so einen starken Anteil daran, dass wirklich die Verheißungen Gottes auch für das Volk Israel erfüllt werden. Weißt du, und Jesus wird nicht vorher wiederkommen. Also je mehr wir in ihren Dienst investieren, umso mehr beschleunigen wir die Wiederkunft von Jesus. Also sehr gutes Investment. Amen. Okay, hier vor Ort hast du die Möglichkeit, in bar zu geben oder du kannst eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen und damit hineinsäen einfach in diesen Dienst, indem du einfach die Hälfte hineintust mit deinem Betrag drauf, den er dir gezeigt hat. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, um dann zu Hause zu überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir jetzt die Infos eingeblendet, wie du geben kannst über Livestream, per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte. Einfach tu das, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt, sei gehorsam. Ja, wir geben hier die Eimer durch vor Ort. Und während wir die Eimer durchgeben, möchte ich euch auch noch zwei Zeugnisse weitergeben. Wirklich ein sehr starkes Zeugnis, was Gott letzten Sonntag hier im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst getan hat und auch im Zusammenhang mit dem Encounter-Wochenende. Jemand berichtet hier, er war also bei dem Encounter-Wochenende dabei und er war dann hier am Sonntagmorgen im Heilungs-, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst und er schreibt hier, nach dem Aufruf von Pastor Georg zum Heilen von Metall im Körper, legte mir mein Nachbar, ein Sektorenpastor hier von Glory Life, die Hand auf meine versteifte Halswirbelsäule. Diese ist seit 2014 zwischen C4 und C7 versteift. Das ist also eine große Versteifung über mehrere Wirbel hinweg, versteift und mit Metall drin. Dadurch war ich im Bewegungsablauf des Kopfes sehr eingeschränkt, konnte nur minimal den Kopf nach rechts oder links sowie nach oben oder unten bewegen, seit 2014. Ja. Während Pastor Georg für Heilung betete, spürte ich eine Wärme in den Halswirbelbereich einfließen. Ich hatte das Gefühl, jemand legt mir eine Wärmflasche in den Nacken. Ich spürte die Bewegung in der Wirbelsäule. Nach dem Heilungsaufruf konnte ich plötzlich meinen Kopf wie vor der Versteifung unbeschwert in alle Richtungen bewegen. Halleluja, ist es nicht stark? Preis den Herrn. Ein zweites Wunder erlebte ich dann abends zu Hause. Er war dann abends zu Hause letzten Sonntag und er sagt, ich hatte mich gemütlich auf dem Sofa eingerichtet und schaute eine Sendung von Bibel-TV. Plötzlich spürte ich ein Kribbeln und Knacken in meiner Lendenwirbelsäule. Diese ist ebenfalls seit 2014 zwischen L3 und L5 versteift, also auch über mehrere Wirbel hinweg. Ich konnte mich seitdem nicht mehr bücken. Nachdem das Kribbeln und Knacken aufgehört hatte, stand ich auf und ich konnte mich bücken und wie ein Frosch hüpfen. Ich habe keine Bewegungseinschränkungen mehr. Ist es nicht stark? Das heißt, die Salbung vom Gottesdienst letzten Sonntag hat auch abends noch in ihrem Körper weitergewirkt. Und dann schreibt er weiter, nach den Versteifungen im Jahr 2014 bekam ich wegen der Restschmerzen im Jahr 2015 in der Uniklinik Tübingen einen Rückenmarkstimulator implantiert. Dieser bewirkte, dass ich keine Schmerzmittel mehr einnehmen musste. Nachdem ich nun diese Wunder erlebt hatte, schaltete ich diesen Stimulator sofort aus und ich habe seitdem auch keine Restschmerzen mehr. Halleluja. Ich danke Jesus von ganzem Herzen für dieses Wunder. Ist es nicht stark? Halleluja. Preis den Herrn, ja. Amen. Halleluja. So stark. Und ich weiß nicht, inzwischen haben es vielleicht doch schon die meisten mitbekommen, aber letzten Sonntag habe ich es tatsächlich vergessen, im Sonntagsgottesdienst zu sagen, vor lauter Wundern. Unser neues Gebäude ist definitiv, gehört uns zum 1.4. und es liegt genau schräg gegenüber hier auf der anderen Straßenseite ist das komplette Hotel Boarding Room Garni, mit dem hohen Teil, mit dem flachen Teil und das ganze Grundstück, wo die Steinmetzsteine draufstehen. All das ist jetzt durch und wir haben ja den Kaufvertrag gemacht, der ist jetzt bestätigt worden und zum 1.4. gehört es uns. Halleluja, es ist also sozusagen offiziell. Also auch dafür wollen wir Jesus nochmal die Ehre geben. Und noch was habe ich letzten Sonntag vergessen, nämlich zu sagen, dass die Fastenzeit beendet ist. Aber das habt ihr selber gemerkt, ja, okay. 21 Tage Daniel-Fasten sind zu Ende. Okay. Gut. Oder wer fastet immer noch, ja, okay.